Thank you. Dass mein Gemahl heute seine 5-tägige Arreststrafe antreten muss. Oh, meine arme, arme Tante. Ich werde sie nie wiedersehen. Ich darf nicht umgehen. Das geniert mich nicht. Für mich, Alfred, please leave me. Himmel, wenn mein Gemahl käme. Das geniert mich auch nicht. Er kommt nicht, er muss brummen. Liane, Liane! Ich bitte Sie. Gut, ich verlasse Sie. Oh. Unter der Bedingung, dass ich wiederkehren darf. Schwören Sie es, Clara Mia. Jura! Es sei, ich schwöre, leben Sie wohl. Kein Lebewohl. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Addio. Oh, wenn er nur nicht singen wollte. Vor seinem hohen Bell schmilzt mein Widerstand. Oh, mein Mann kommt mit seinem Lawyer. Welcher Advokaten ist verkauft und verraten, da verliert man die Geduld. Nur Geduld, nur Geduld. Das, was jetzt die Sache beendet, hat so schlimm, was ich gewendet.

das ist ja der kleine Rattenfänger. Was meinst du? Ja, man behauptet, dass du mit dieser niedlichen Repetieruhr alle Damen köderst. Du versprichst sie einer jeden, aber... Aber gegeben habe ich sie noch keiner. Nun, du wirst heute Nacht abermals diesen Köder auswerfen können. Komm mit mir zum Souper. Es ist ganz in der Nähe. Wohin wir stehen, Kammer, Lado, wirst am Katzenjammer. Muss du dich des Lebens freuen, ein fideler Bruder sein. Ballerinen leicht beschwingt in den blendendsten Toiletten. Fresse nicht mit Rosenketten, denn die Polka rockend klingt. Träumchen, glaub ihr, das verjüngt, das verjüngt. Bei Rosentönen im blendenden Saal, mit rollenden Tyrinen am Götterall. Da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da ist die Besumme von allem Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädig sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen. Siehst du das ein, was ich ein? Siehst du das ein, was ich ein? Doch meine Frau, die darf nichts wissen. Du willst zum Abend zärtlich sie küssen. Sagst du, liebe Frau, mein süßes Kätzchen. Nein, nein, mein Mauser, sage mein süßes Mauser, süßes Mauser. Denn als Katze schmeiß ich's es aus dem Hause mich. Und während sie schläft ganz fest, gießt du Schatt in deinem Arrest. Mit mir zu dem himmlischen Fest, mit dir zu dem himmlischen Fest. Ein als Fremde, mark ihren Namen, sonst kommst du sein. So wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erbötig. Du musst, wenn nur. Du musst es vergönnen, zur Gesundheit ist's ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich denn das tun, mich zu zerstreuen? So kommst du, wer kann widerstehen? Ja, ich bin dabei. Zum Teufel mit deiner Leinsiederbein! Ein Souper und heute Wind, wie noch gar kein Star gewesen. Schöne Mädchen außer Lesen, zwanglos fort, man lacht und singt. Ein Zerbellalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

Zu sein. Mein Gott, was tun Sie denn? Kommode mache ich mir's. Da ist ja Tokai. Also trinken wir und singen wir. Livia, Olivia, Olivia, Olivia. Nur nicht singen. Trinken, Liebchen, trinken schnell. Trinken macht die Augen hell. Sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und Traum. Siehst die heiße Liebe ein Traum, der uns öffnet sehr. Siehst die ewige treue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Ich auf manche Illusion, dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit. Lieblich ist, wer vergisst, was dort nicht zu enden ist. Lieblich ist, wer vergisst, sei hübsch lustig,

98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 Ich? Na, da hat sich jemand einen Spaß gemacht. Aber du siehst nicht übel aus. Niemand kennt dich. Ich werde dich als Künstlerin vorstellen. Als Künstlerin? Na komm. Doktor, Doktor, alles langweilt mich. Ich kann über nichts mehr lachen. Glauben Sie, dass wir heute lachen werden? Ja, das hoffe ich doch, Durchlaucht. Ich war bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. Wie heißt das, Komödie? Rache einer Fledermaus. Titel gut. Ah, da ist sie. Mein Briefchen hat gewirkt. Das ist schon eine meiner handelnden Personen. Fräulein Olga, mein Fräulein Schwester Durchlaucht. Natürlich auch Künstlerin. Und was für eine. Ich liebe Künstlerinnen. Nun erklären Sie mir doch, Doktor, was Sie vorhaben. Diese Olga ist das Kammermädchen unseres Helden. Ach, da kommt ja schon der Herr Marquis Renard. Marquis Renard? Ja, das ist unser Held selbst. Ah, servus, servus, war wahnsinnig schwierig, mich zu Hause loszureißen. Trinken Sie! Na zdrowie! Zu dienen! Gott, dem Kratz noch Wodka. Hören Sie mich an. Ich muss Sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein, man unterhält sich wie man mag, auch bis zum Ellentag. Zwar weile ich mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Sehe ich es aniert, sich jemand hier bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hier aus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, werf ihn hier aus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Ja, warum denn? Sie ist mal bei mir so simpel, chaka, so gut. Sie ist mal bei mir so simpel, chaka, so gut. Na, servus, wenn jeder, der sich ja langweilig hinausgeworfen wird, dann werden sich alle Gäste köstlich amüsieren. Ha, ha, ha. Wenn ich den anderen sitz beim Wein und Flasch um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst wäre grobig sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, dass ich nicht widerspruch. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreit, ich will nicht ab genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Na, da frage ich nichts mehr. Bei mir so simpel, chaka, so gut. Sie ist mal bei mir so simpel, chaka, so gut. Durchlauf, Durchlauf, das ist alles. Das ist ja Adele, unser Stubenmann. Mein gnädiger Herr. Fräulein Olga, Fräulein Ida. Ja? Herr Markierner. Sagen Sie, mein Fräulein, sind Sie schon immer ein Fräulein Olga gewesen? Sagen Sie, mein Herr, sind Sie schon immer ein Marquis Renard gewesen? Also diese Ähnlichkeit... Mit wem, mein Herr? Mit wem? Bitte, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Sagen Sie es doch. Und wenn Sie es unbedingt wollen, mit unserem Stubenmann. Wollen Sie mich beleidigen? Doch, meine Herren und Damen, hier gibt es einen Spaß. Zu rechter Zeit, Sie kamen. Was gibt's denn noch was? Weint ist zu passieren. Warum hast du nicht warten Sie?

ist ja Adele. Den Quietsche kenne ich. Er kommt. Donnerwetter, die ungarische Gräfin. Das wäre was für mich. Ah, welch allerliebster Damenuhr. Ja, sie ist niedlich. Wäre es nicht an der Zeit, ein wenig die Maske zu lupfen? Heute nicht, aber morgen. Morgen habe ich andere Sorgen. Wenn ich nur die Uhr erwischen könnte, das wäre ein Corpus Delicti. Die ist ja zu anbeißen. Dieser Anstand so manierlich, diese Taille fein zierlich und ein Füßchen, das mit Küsschen glühend bedecken soll, wenn sie's nur erlauben wollt. Immer rester, aber sehr sich aus bester, denkt das Küsschen, starrt aufs Küsschen, wollte nur du böse nicht. Du in gester Strafe nicht, du in gester Strafe nicht. Ach, wie leicht kann es entschwimmen, ist wohl der Zauber wild, willst du nicht? Sie Verhüllen oder zu enthüllen. Was immer ihr belliebt. Übrigens könnte ich 10-1 wetten, dass sie keine Ungarin ist. Und sie ist doch Ungarin. So, und wer verbirgt uns denn das Durchlauf? Der Musik. Bojemoi, Herr Musik. Ja, Klänge meiner Heimat. Ja. Klänge der Heimat in mir.

Zeit, immer so wie heut. Wenn wir morgen noch dran denken, ist ein Kuss. Thank you. keiner ist. Brüder, meine geht auch nicht recht, weil sie schon gegangen ist. Holder, wir vor allem, lass die Maske endlich fallen. Was ich seh, bin ich besiegt, und wer meine Uhr gekriegt. Verlang nicht zu schauen, was hier verirrt, ihr Leben wirst du vor diesem Bild. Ho, ho, ho, ho, was heißt denn das? Was heißt denn das? Wir waren wirklich nicht das Spaß. Die brachte. Nun zweifelt an, mein lieber Schwab. Wirst du ruhig sein? Erst ein Täubchen, dann ein Schwan. Das muss ein Vogelhändler sein. Ich, Schliebowitz, wo habe ich denn

Thank you.